Lektion 19. Weinprobe. Claudia Zöllner und Eric McCarthy fahren von Graz in Richtung slowenische Grenze entlang der österreichischen Weinstraße. Sie wollen zur Weinprobe auf das Weingut Maibel. Es ist schön, mal von diesem ewigen Zollpapierkrieg wegzukommen, um sich die schöne Landschaft anzusehen. Außerdem kann ich so meine Weinkenntnisse erweitern. Das ist wohl wahr. Waren Sie nicht das letzte Mal in Frankreich? Oh ja, bei meinen Weinbauern an der Côte du Rhône bin ich sehr beliebt. Ich fahre oft zur Weinlese hin. Na, ich bin gespannt auf Herrn Maibel. Ich hoffe, ich kann etwas für mein Restaurant bestellen. Beziehen Sie Ihren Wein denn nicht vom Großhandel? Doch, aber ich möchte auch was Besonderes anbieten. Wir bekommen in Salzburg so viele Gäste durch die Salzburger Festspiele und die Mozart-Touristen. Da will man schon konkurrenzfähig sein. Ach Quatsch. Um ehrlich zu sein, ich will, dass der Besitzer vom Café über mein schönes Restaurant grün vor Neid wird. Fahren Sie mal langsam. Das da vorne müsste Maibels gut sein. Sie haben recht. Fast hätte ich die Abfahrt verpasst. Na dann auf ins Vergnügen. Im Weingut. Willkommen. Sie sind genau zur rechten Zeit gekommen. Das ist schön. So können Sie ein, zwei Tropfen in Ruhe genießen. Grüß Gott, Herr Maibel. Das hört sich ja an, als seien Sie heute schon voll beschäftigt gewesen. Ja, freilich. Gleich um 10 Uhr früh kam eine ganze Reisegruppe, dann ein paar einzelne Touristen. Und dann kamen noch zwei weitere Busse. Aber ich beklage mich nicht. McCarthy, grüß Gott, Herr Maibel. Ich bin ganz begeistert von Ihren Weinbergen. Bauen Sie hauptsächlich Weiß oder Rot an? Beides. Aber ich habe wohl 60-70% Weißwein. Kommen Sie herein. Dort durch die Holztür bitte. Hier drinnen ist es angenehm kühl. Mein Bekannter, der Sie empfohlen hat, sagte, Sie seien bekannt für Ihren hervorragenden Chardonnay. Ja, der 94er ist wunderbar. Ein ganz besonders edles Bouquet, blumig. Hier, bitteschön. Zum Wohle. Herr McCarthy und Frau Zöllner probieren. Herr Maibel stellt einen Teller mit Brot und Käse hinzu. Ja, der Wein ist gut. Auf den können Sie wirklich stolz sein. Leicht, aber schön abgerundet. Ein wunderbarer Nachgeschmack. Frau Zöllner hält das Glas hoch. Und mit der Farbe können Sie auch sehr zufrieden sein. Danke, danke. Wir haben wirklich gute Jahrgänge. Die diesjährige Lese ist auch erstklassig. Hier habe ich jetzt einen Riesling. Wenn Sie die alten Gläser dort hinstellen möchten, danke. Wer macht Ihre Exporte, Herr Maibel? Firma Groß in Graz, aber ich bin dort nicht exklusiv vertreten. Über meine österreichischen Einkäufer habe ich auch Direktabnehmer im Ausland bekommen. Der Riesling ist sehr gut. Den nehme ich auf jeden Fall. Sie nimmt ein Stück Brot. Geben Sie mir noch etwas von dem Riesling, bitte. Halt, welches ist denn jetzt mein Glas? Das hier ist meins. Wären Sie auch an Rotwein interessiert? Auf jeden Fall. Hier ist ein blauer Portugieser. Und ich habe noch einen roten Landwein, auf den ich sehr stolz bin. Mein eigener Rebstock, sozusagen. Sehr schön trocken, abgerundet, samtig, könnte man fast sagen. Maibels rote Lese. Zum Wohle. Der schmeckt mir sehr gut. Ab welcher Menge können wir uns denn mal über gute Exportpreise unterhalten? Na, ich würde sagen, ab 300 Flaschen mache ich Ihnen einen guten Preis. 300? Das ist ja gar nichts. Sie müssen ja schließlich den Transport und den Zoll bezahlen. Und können Sie mir jederzeit ein Zertifikat über die Herstellung liefern, das garantiert, dass das Weingesetz beachtet wurde? Das selbstverständlich. Bei mir ist noch nie gepanscht worden. Frau Zöllner, was haben Sie denn? Sie sind plötzlich blass geworden. Ich glaube, der Riesling hat mir zu gut geschmeckt. Wenn ich so weitermache, bin ich blau und dann müssen wir hier übernachten, Herr McCarthy. Na, das ist doch eine hervorragende Idee. Dann können wir uns Zeit lassen, Sie können noch ein paar Spätlesen probieren und ich zeige Ihnen ein paar besondere Jahrgänge. Und Sie versprechen uns, dass wir morgen früh keinen Kater haben? Nein, niemals. Außerdem gehen wir nachher gut essen. Es ist schön, mal von diesem ewigen Zollpapierkrieg wegzukommen, um sich die schöne Landschaft anzusehen. Außerdem kann ich so meine Weinkenntnisse erweitern. Das ist wohl wahr. Waren Sie nicht das letzte Mal in Frankreich? Oh ja, bei meinen Weinbauern an der Côte du Rhône bin ich sehr beliebt. Ich fahre oft zur Weinlese hin. Na, ich bin gespannt auf Herrn Maibel.